Hören wir bis zu den Nachrichten noch den in Berlin lebenden Engländer Paul Davis mit seinen Drum-and-Bass-Klängen. Gleich in der zweiten Stunde gibt's weitere Sounds aus der Metropole.